CD Nummer 2. Fortsetzung der Briefe an Vanessa von Jeremy W. Hayward. Ich bin, wie du weißt, zum Wissenschaftler ausgebildet worden. Und ich habe die größte Hochachtung vor echter Wissenschaft. Aber wenn Wissenschaft zur religiösen Autorität, zum Dogma erhoben wird, wird manchen Wissenschaftlern traurig zumute und ein bisschen übel. Sehen wir uns die Geschichte an, die wir glauben sollen. Die Geschichte, die uns immer wieder erzählt wurde. In der dritten Klasse, in der vierten Klasse und immer so weiter. Die Geschichte, die wir Tag ein, Tag aus in den Illustrierten lesen und im Fernsehen vorgesetzt bekommen. Einer der wichtigsten Glaubenssätze besagt, dass der Mensch eine Maschine ist. Nicht wie, sondern ist. Deine Mutter hat dieses Jahr den Physiologiekurs an der Universität belegt. Und der allererste Absatz in ihrem sehr dicken Lehrbuch lautet: Die mechanistische Sicht des Lebens besagt, dass alle Phänomene, wie komplex sie auch sein mögen, letztlich anhand der physikalischen und chemischen Gesetze zu beschreiben sind. Nach dieser Auffassung, die auch die Physiologen teilen, ist der Mensch eine Maschine. Ungeheuer komplex zwar, aber doch eine Maschine. Das mechanistische Weltbild hat sich im 20. Jahrhundert durchgesetzt, weil praktisch alles, was aus Beobachtung und Experiment an Informationen gewonnen wurde, mit ihm übereinstimmt. Wie man das, was man sucht, durch geeigneten Versuchsaufbau findet, davon soll später die Rede sein. Stellen wir erst einmal eine Liste der wichtigsten Grundanschauungen auf. Sie soll auch einen Titel haben, nämlich »Die Geschichte der toten Welt«. Materie ist der Stoff, aus dem die Welt gemacht ist. In ihr ist nichts von Leben oder Geist oder Bewusstsein oder Seele. Du bist nichts als ein komplizierter Materieklumpen. Außerhalb unseres Körpers sind weitere Materieklumpen, die wir als andere Menschen ansehen. Geist oder Bewusstsein sind nichts als Produkte elektrischer und chemischer Vorgänge im Gehirn. Dein Bewusstsein, Fühlen und Ich-Gefühl beginnen mit deiner Geburt. Wenn du stirbst, nehmen sie ein abruptes Ende, absolut und vollständig. Nichts geht weiter. Zwischen Geburt und Tod existierst du in einer grundsätzlich leblosen, bewusstlosen, fühllosen Welt, einer Welt ohne Seele. Zeit ist etwas Absolutes, das außerhalb deiner selbst und völlig unabhängig von dir abläuft. Eine aus anfangloser Vergangenheit kommende Linie, die sich bis in die unendliche Zukunft erstreckt. In der Natur herrscht ein Überlebenskampf jedes Lebewesens gegen jedes andere. Weil Kampf das Grundprinzip der Natur ist, gibt es im menschlichen und tierischen Verhalten nur eine einzige Triebkraft: Eigeninteresse. Altruismus, das Wohl anderer über das eigene zu stellen, ist pure Illusion. Dein Gefühl, dass du einen freien Willen besitzt und wählen kannst, ob du dich eigennützig oder mitmenschlich verhältst, ist nichts als eine vom Gehirn erzeugte Selbsttäuschung. Jeder Sinn, den du vielleicht fühlst, ist nichts als subjektive Projektion. Außergewöhnliche Erfahrungen, die du machst oder die ein anderer zu machen behauptet, Präkognition, Psychokinese, Telepathie, außerkörperliche Erfahrungen und dergleichen, können nur Halluzination oder Schwindel sein. Ahnen, Götter, Engel, Kami, Drala und dergleichen Wesen gibt es nicht. Sie sind lediglich unzureichende Versuche, die Natur zu erklären und handhabbar zu machen, aus einer Zeit, in der die Naturwissenschaft noch nicht die richtigen Erklärungen gefunden hatte. Ein inneres oder spirituelles Leben ist reiner Selbstbetrug, allenfalls tauglich als psychologischer Trost für Schwächlinge. Das sind die Grundannahmen hinter fast allem, was die Medien uns über die neuesten Entdeckungen in der Kosmologie, Medizin oder Verhaltenswissenschaft erzählen. Es ist der moderne Katechismus. Was du als ein intelligenter, gebildeter Erwachsener in der modernen Welt zu glauben hast. Wenn du sagst, nach deinem Gefühl stimme da etwas nicht und deine Intuition sage dir, dass es im Universum noch mehr geben muss, wird man dich auffordern, nicht so irrational zu sein, sondern sich zusammenzureißen und den Tatsachen ins Auge zu blicken.